Machst du Musik? In dem Ort, in dem wir wohnen, wird sich ein Besuch kaum lohnen. Es ist eine kleine Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat. Doch es gibt ja ein Lokal, das ist spezial und erste Wahl. Ein dunkles Loch, eher unscheinbar, doch vor uns die Nummer eins, das ist klar. Es ist nicht das Möbelpick und das soll's auch gar nicht sein. Wir gehen erst raus, wenn's los ist, hell wird und wieder ist wieder rein. Wenn Walter Michael einmal voll ist, dann wird die Stimmung rau in der Bildstube in Künzelsau. Sie hat einen besonderen Reiz, in der Kellergasse diese Weiß. Publikum, dreht sich um die Bar herum. Kämpft der Pass, tanzt der Bär, Jägermeister fliegt hier quer. Kurze Rede, langer Sinn, und sieht immer wieder hin. Es ist nicht das Möbelpick, und das soll's doch gar nicht sein. Wir gehen erst raus, wenn's draußen hell wird, und mittags wieder rein. Wenn Walter Michael einmal voll ist, dann wird die Stimmung rau in der Bildstube. Es ist eine kleine Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat. Doch es gibt ein Lokal, spezial und erste Wahl. Ein Umstoff und unscheinbar, die Nummer eins und das ist klar. Es ist nicht das Möbelpick und das soll's auch gar nicht sein. Wir gehen erst raus, wenn's draußen hell wird und mittags wieder rein. Wenn Walter Michael einmal voll ist, dann wird die Stimmung rau in der Welt. Balakov! Spring! Spring! Schenke!